Abend allerseits. Ich hoffe, ihr seid alle einigermaßen trocken hergekommen. Wie ihr seht, haben wir ein neues Gesicht in der Runde. Ja. Stell dich doch mal vor. Hallo, ich heiße Lieselotte. Und? Und bin 58 Jahre alt. Und? Na, fuck off und. Ich bin Alkoholiker, sonst sehe ich ja wohl nicht hier, sondern nebenan im Häkelbüdel-Club. Und ich heiße Hans Georg, ebenfalls 58 Jahre alt, ebenfalls Alkoholiker. Seit 16 Jahren gehe ich jeden Mittwochabend zu diesen unseren anonymen Alkoholikertreffen. Hier, hart am Rande Hamburgs. Willst du uns da mal was vorhäkeln, Lilo? Also deine Lebensgeschichte zum Beispiel? Ja, dann zieht euch mal warm an. Und seit Freddys Anrufen lebe ich in Angst vor diesem Tag. In Todesangst. Die Hexenbraut. Hörspiel von Frank Schulz. Hans-Georg Hink? Hallo? Hansi. Faken hier. Manfred. Freddy. Freddy. Lebst du auch noch? Tja. Noch. Sag nicht, Lilo ist raus. Lilo ist raus, Hansi. Wegen guter Führung. Verfluchte Scheiße. Von wegen lebenslänglich, ja? Scheiße. Dürfte nicht gut auf uns zu sprechen sein. Soll ich dir was sagen, ey? Ich hab die Hosen gestrichen voll. Du? Freddy, der Held? Ach komm, lass die Scheiße. Ich kenn sie. Ich weiß, wie die tickt. Ich war schließlich 9 Jahre mit der zusammen. Was du nicht sagst. Ist verdammt lange her. Ja, stimmt. Ist verdammt lange her, du Trauzeuge. Gestrichen voll habe ich die Hosen, das kann ich dir aber sagen. So, und erzähl du mir nicht, du nicht. Das war vor nunmehr 14 Jahren Freddys erster Anruf. Monate später dann ein zweiter. Ja, und dann sagt sie, dass... Wer, sie? Lilos Mutter, die alte Slupinski, sagt, dass Lilo doch tatsächlich ausgewandert ist nach Kalifornien, so wie sie es immer vorhatte. Das ist doch irre, oder? Wie hat sie das bloß geschafft? Naja, Knastkontakte. Soll sich drüben in den Kreisen von Hells Angels bewegen. Hells Angels? Ja. Ist doch irre. Irre, oder? Sein dritter Anruf ist jetzt 6 Jahre her. Warte mal, wer gerade in einer Münchner Bar an einem vergifteten Drink gestorben ist. Rita Hinrichsen, Mausi. Der Täter konnte nicht ermittelt werden. Bis heute nicht. Hansi! Tanzen! 1971 nannten mich alle Hansi. Oh, Mausi, nö! Das ist zu lahm, das Stück! Ach komm! Bitte, bitte! Los, Willi! Auf Ex! Freddy, du Arsch! Ist so laut, ey! Wenn mein Alter das mitkriegt, dann bin ich um! Hansi! Mausi, Hansi, Freddy, Willi. Okay, auf Ex! So nannten wir uns. Brauch Lilo! Lilo! Nur Lilo. Hieß Lilo. Was grölt ihr denn hier so rum, Jungs? Leberkleister, her damit! Geiles Zeug, ey! Affentitten geil! Was? Los, Freddy, tanzen! Hast du das gehört, Willi? Willis Ohren sind viel zu sensibel für so ein Schweinkram, ey! Stimmt's, Willi, Süßer? Wenn einer sowas hört, dann bist du das, Freddy Faken! Los, tanzen, du Ferkel! Na, warte! Du Hexe! Wo willst du denn hin jetzt? Heikling! Tanz ich eben mit Willi! Komm, Süßer! Ey, du Spast! Bist du bescheuert? Das ist meine, ey! Ja, ja, Schnauze jetzt! So, komm her, du Hexe! Freddy, Mausi, Willi und ich, wir kannten uns seit der Sandkiste. Wir hatten uns beim Pinkeln zugeguckt, am Waldrand Höhlen gebaut. Und seit die Slupinskis nach Lindhorn gezogen waren, gehörte auch Lilo unverbrüchlich zu uns. Als wir 11, 12 Jahre alt waren, nannten wir uns die gewaltigen 5. Und wir knackten den einzigen Zigarettenautomaten im Kaff. Und als Freddy beschuldigt wurde, hielten wir zusammen. Gut, ich tanze hier mit Willi weiter. Es war Willis 14. Geburtstag. Ein Dutzend weitere Gleichaltrige waren der Einladung gefolgt, da unten im Partykeller der Hoffmanns. Aus Nachbarschaft und umliegenden Dörfern. Wir aber, die gewaltigen fünf, brauchten die anderen eigentlich gar nicht. Abend küsste Lilo Freddy mit Zunge. Genau wie Dr. Sommer aus der Bravo es uns immer versprochen hatte. Daraufhin küsste ich Mausi mit Zunge. Und später küsste Lilo auch Willi und ja, auch mit Zunge. Während Freddy zuguckte, verwirrt, aber grinsend. Schöne Zeit. Affentittengeile Zeit. Von da an noch 9 Jahre, dann würde Lilo schwanger werden. Und damit würde das Verhängnis seinen Lauf nehmen. Und jetzt noch eine Bitte um Ihre Mithilfe in folgendem Fall. Am 28. August 2009 verstarb die 51-jährige Chemielaborantin Rita Hinrichsen in einer Münchner Bar. Die Todesursache war ein vergifteter Longdrink. Dem derzeitigen Stand der Ermittlung zufolge handelt es sich um Mord. Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo München noch dringend Zeugen, der an jenem Abend in der Münchner Innenstadt zwischen 20 und 22 Uhr unterwegs war. Wie lang fühlen sich in meinem Alter schon 2, 3 Jahre an? Wie 2, 3 Seufzer. Damals aber, die 3 Jahre nach jener Kellerfete bis etwa zu dem Moment, da Lilo auf dem vollbesetzten Festsaal ihr nacktes Knie zwischen die feisten Beine des Lindhorner Bürgermeisters rammte. Jene 3 Jahre fühlen sich heute an wie eine ganze Epoche. Liegt an der Dichte der Erfahrung. Allein die jeweils neueste Platte von Deep Purple oder Led Zeppelin, ein seelenerschütterndes Ereignis. Hier, diese Stelle. Finde ich so geil. Hör dir bloß mal das Schlagzeug an. Geil, wa? Das ist richtig geil. Wie sehr also galt das erst, wenn wir paarweise ins Heu gingen? Süßer Hansi. Ja. Vorsichtig. Oder in Slopinskis Campingwagen. Freddy, oh, du bist so, so stark. Ja, ja, das. Mach das, ja. Was? Nicht aufhören! Später angetrunken mit Luftgewehren auf Verkehrsschilder ballern, Jägerzäune einreißen, zu fünft auf 2 Zündapps durchs nächtliche Lindhorn knattern. Einmal pinkelte Freddy in den Briefkasten am Feuerwehrteich. Also machen wir mal eine Räuberleiter. Hey, komm. Ein bisschen tiefer, Ja, genau. Okay. Ein bisschen höher. Ja, schränk mal an da. Okay. Warte, man still halt. Ach, und wie oft hocken wir in den lauen Sommernächten jener Jahre unter der alten Gerichtslinde, im kleinen Park unweit des alten Dorfkrugs, meist wir alle fünf. Oft aber auch bloß Lilo und Mausi. Hat mir Mausi immer brühwarm weitererzählt. Ich will mal Kinder haben. Mindestens 3. Oder 4. 2 Jungs, 2 Mädchen. Ja, und du? Nee, hör auf. In Lindhorn wäre ich nicht alt. Schwöre ich dir. Ich gehe nach Amerika. Was? Kalifornien. Ey, da gibt's Bäume so dick, dass wir sie zu 5 nicht umfassen könnten. Berge, Schluchten, das pazifistische Meer, immer geiles Wetter, Route 66 und so. Ey. Und Freddy? Komm natürlich mit. Sein Alter bringt ihn um. Hey, der kommt mit. Oder Mausi und ich, natürlich. Ja, das war die Zeit, in der unter die Linde gehen ein feststehender Ausdruck wurde. Hansi, Süßer. Ja. Vorsichtig. Ja. Oder Freddy und ich. Dann versteht sich gewann die Wendung. Unter die Linde gehen ein männlich herben Anklang. Und dann die dickste Halle unterm Arsch, die es gibt, Alter. Boy. Und im Holster meine Knarre. Was denn für eine Knarre, ey? Ja, hab ich mir ein Gießend besorgt. Unter der Hand. Ich kenn da einen. Ja, ist besser, wenn du nichts Genaues weißt, Alter. Ist besser, glaub mir. Du hast tatsächlich eine... Ja? Ey, was soll denn der Quatsch? Was willst du denn damit? Nur so. Haben. Finde ich geil, ey. Das ist die dritte Tüte heute, die du dir gerade baust. Ist dir das klar, ey? Manchmal bat mich auch Willi unter die Linde. Immer, wenn er, wie er sich ausdrückte, down war. Gib her. Erzähl. Was ist denn los, ey? Das ist auch nicht, Alter. Ich bin irgendwie so down in letzter Zeit, ey. Ey, die Penne geht mir auf den Sack. Meine Alten gehen mir auf den Sack. Melita geht mir auf den Sack. Melita war seine Schwester, 12 Jahre alt. Ich kann keinen Schritt mehr tun, ohne dass sie mir am Rockzipfel hängt, ey. Dass sie die Nähe des großen Bruders suchte, war kein Wunder. Ihre Eltern, wohlhabende Akademiker, waren hoffnungslos zerstritten. Packst du denn die 10. Keine Ahnung, ey. Das ist mir so scheißegal, ey. Wo ist denn mein Kugelschreiber? Hast du zufällig einen Kugelschreiber dabei? Wo er ging und stand, machte er Eintragungen in eine dieser rot-schwarzen Kladden, die damals Mode waren. Nee, hab ich nicht. Wollte Poet werden. Guck mal richtig nach, Mann. Hab ich nicht. Oh, shit. Damals begann er, einen flachen Zylinderhut zu tragen und nur über der rechten einen schwarzen Seidenhandschuh. Weißt du was, Alter? Du brauchst eine Alte, ey. Ja, gut reden, ey. Ja, eben. Du brauchst auch endlich mal was Festes, ey. Eine richtig... nette, scharfe Alte. Was ist mit Evelyn Trabant? Oh, Alter. Hä? Oh. Ist ja gut, bleib hier, Mann. Lass wenigstens die Tüte da. Ein paar Jahre brauchte er noch, um mir zu gestehen, was damals schon bei ihm im Busch gewesen war. Von Anfang an. Nur mich bat Lilo nie unter die Linde. Und ich nicht sie. Natürlich war ich auch in sie verliebt. Jeder war in sie verliebt, einschließlich Mausi. Doch Freddy war unantastbar und ich loyal bis zur Selbstverleugnung. Ne. Ja, Mausi, in einer Bar, an einem vergifteten Drink. So, und dreimal darfst du jetzt raten, wer den vergiftet hat, mein Lieber. Ach komm, Alter. Alter, das war sie. Das war Lilo, da verwette ich meinen Arsch drauf. Und dreimal darfst du raten, wer als nächstes dran ist. Hansi! Oh, der Sommer 74, als wir 16, 17 waren. Tanzen! Freddy war Jungschützenkönig geworden und der skandalumwitterte Abend der Proklamation sollte die gewaltigen 5 endgültig zusammenschweißen. Von da an waren wir wie eine Faust. Hansi! Ach, Mausi. Mausi, nö! Wenn sie bloß tanzen konnte, war sie glücklich. Ich stand nicht so drauf. Zur Begründung hielt ich Bier und Schnapsglas hoch. Seit kurzem genossen wir es ganz offen, trinken zu dürfen. In Wahrheit aber wollte ich mich ungestört dem Schauspiel widmen, das sich mir bot. Lilo! Dübel! Junge, Junge, Junge, der hätte sich ja gut gemacht. Und nicht nur mir. Weißt was? Ich glaube, das ist der schönste Dern, der uns dort jemals sehen hat. Ich weiß gar nicht, wo ich nur sitzen soll. Hast du einmal einen Dern mit Sonnenhoher sehen? Meist also Bronze. In mein Büchs. Es war du Bronze. Prost, Hinnack. Prost. Wo ist denn noch? Schimpanski? Du kannst ja bitte eine Gebärmutter kicken. Na, na. So trägt sie sich doch an, Hüden durch, die Dians. Du hast man gar nichts für dabei. Aber was sie tanzen kann. Und das Hohe. Hexenhohe. Ich sag dir das, mit deinem Flippchen, du isst nicht gut Kirschen eben. Ach, sag doch nicht so wahr. Und hey, hey, ist Jungschützenkönig vor mir. Ne? Mann, was für ein schönes Por. Ja, das ist doch wie ein Faden sieht sollen, nicht? Sie schall aber auch mit den Lütten Hoffmann. Es juckte mich, der alten Nebelkrähe am Nebentisch ein paar Takte zu erzählen, dass sie von wahrer Freundschaft keine Ahnung hatte, geschweige von wahrer Liebe. Dass Lilo Freddy treu wie Gold war und Willi nur ihr guter Freund. Betrunken genug war ich. Doch in dem Moment kam, was kommen musste. Du kick mal, Els, was du los bist. Oh, siehst du, was erweckt die Sicht? Während die Tanzerei vorerst weiterging, auch wenn alles gaffte, stand mitten auf dem Parkett der Bürgermeister, die Schützenuniform behängt mit Kordel, Orden und Plaketten. Ihm gegenüber, steif und angespannt, Freddy und Lilo. Ich eilte zum Krisenherd. Und noch vor mir traf Willi ein. Willi mit einer Flasche Bier in der Rechten. Abklatschen wird ja wohl erlaubt sein, oder? Das bestreitet ja keiner. Nee, hab ich auch gerne angenommen. Ich will nur deine Latte nicht an meinem... Unverschämtheit, ich höre wohl nicht recht. Und überhaupt für dich, Fräulein, immer noch Sie und Herr Bürgermeister. Ach, plötzlich. Gerade hat er mir noch das Du angeboten. Jetzt hör mal genau zu, Fräulein Schlampinski. Oh, Egon, das geht jetzt zu weit. Ja, weißt du, was du in meinen Augen bist? Ach, Schlampinski, aha. Na, was bin ich denn in deinen Glubschaugen? Komm schon, Süße, jetzt Vorsicht, Egon. Ich meine ganz ruhig, Herr Bürgermeister. Ja, ja. Du hast was getrunken, wir haben was getrunken. Wir alle wollen noch einen schönen Abend haben. Jetzt beruhigen wir uns gemeinsam. Du halt du mal die Klappe, du junger Spund. Du, was fällt dir denn ein? Ich ruf gleich mal deinen Vater aus der Gastgrube, du Spinner. Und du, kleine Polackennutte, das bist du und jetzt weiter so in meiner Augen. Oh. Oh. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Leute, wir beruhigen uns jetzt alle mal wieder. Geht mal auseinander. Verstehe ich das richtig? Frau Slopinski hat dem ehemaligen Bürgermeister... Allerdings, Herr Richter. Sie hat dem alten Bock ihr Knie in die Weichteile gerammt. Und von hinten hat Willi ihm auch noch die Bierflasche über den Kopf gezogen, wie in einem Bud Spencer-Film. Ja, da konnten Sie von Glück sagen, dass das damals als Jugendsünde abgetan wurde. Für die Altvorderen waren wir seitdem Abschaum gewesen. Doch für die Jugend Helden. Bis runter nach Hamburg erscholl der Ruf von uns Fünfen wie Donnerhall. Wer von uns hätte damals je gedacht, dass unser Leben einmal derart aus dem Ruder laufen würde? Rucksäcke auf den sonnenverbrannten Rücken reisten wir im Sommer 77 die Insel Korfu. Willi und ich, Abiturienten, Freddy Soldat, Mausi Azubi in einem chemischen Labor und Lilo jobbte seit der mittleren Reife an der Supermarktkasse in Geestend. Und? Nach Freddys Entlassung gehen wir sowieso bald nach Amerika. Lohnt sich nicht noch groß was anzufangen. Gegen Ende des Urlaubs im Sonnenuntergang auf der Veranda einer Strandtaverne waren Lilo und ich für eine halbe Stunde allein. Ja, mach's, Lilo. Ja, mach's. Oh. Guck sie dir an, die Zimperlise. Oh, nee. Mausi. Die ist den ganzen Urlaub noch nicht richtig ins Wasser gegangen, ne? Höchstens bis zu den Knien. Ekelt sich vor Fischen. Steht da mit verschränkten Armen und kreischt, wenn sie nass gespritzt wird. Das ist meine Freundin. Tja, wer Untersetzer häkelt, sich auch vor Fischen ekelt. Kein Witz, Mausi häkelte tatsächlich Untersetzer. Und Lilos Spruch versetzte mir einen Stich. Ach, guck dir mal Willi an. Mann, Mann, das geht aber auch nicht mehr lange so weiter. Wenn's nur Kiffen und Saufen wäre, ey. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Speed, LSD, da pfeift sich mittlerweile alles rein. Würde mich nicht wundern, wenn da auch noch Koks und Age im Spiel wären. Die Drogensache war das eine. Das andere, dass er sich immer deutlicher als fünftes Rad am Wagen fühlte. Unter der Linde hatte er mir seine unsterbliche Liebe zu Lilo gestanden. Und weil sie seine Zuneigung durchaus genoss, hat es ein, zwei unschöne Szenen mit Freddy gegeben. Red doch mal ein paar Takte mit ihm. Auf dich hört er doch. Das muss aufhören mit der Scheiße, sonst nimmt das noch ein ganz übles Ende. Du, das geht nicht. Ist ja immer Freddy dabei und dann macht er immer den Harten. Quatsch, ich hab alles im Griff und so. Und mit ihm allein gehe ich nicht unter die Linde. Sonst tritt Freddy durch, ey. Guck ihn dir an, mein Kerl. Du, ich versuche seit Monaten, ihn zu überreden, dass er sich einen Tiger oder sowas auf seinen rechten Bizeps stechen lässt. Ach, das fände ich so geil, ey. Laber nicht. Der Spießer, der. Tja, was machen denn eigentlich eure Amerika-Pläne? Wieso? Stehen, ey. Wieso? Nee, nix. Hat Freddy nur lange nicht von gesprochen. 2-3 Jahre noch sparen und dann geht's los. Dann bringt ihn sein Alter um. Nee, das wird nix. Er hat ihm doch gerade die... Was? Rück raus, sonst kriegst du Ärger mit mir. Ja. Vater Fieten hat ihm angeboten, in die Werkstatt mit einzusteigen. Was hat er... Aber ist doch gut. Dann habt ihr das Geld für Amerika ruckzuck zusammen. Sie aber äußerte weder Freude noch Ärger, sondern schaute lächelnd zur Brandung des Ionischen Meeres hinunter, wo der Rest der Gewalt in 50 ausdruckte. Wenn du eine Frau wärst, würdest du dich dann nicht auch in ihn verlieben? Wenn ich ein Kerl wäre, würde ich dich entführen. Hey, was hast du denn genommen? Den mittlerweile achten Uso. Ich konnte selbst kaum glauben, womit ich da rausplatzte. Doch im Licht der untergehenden Sonne nahmen ihre Beine den Bronzeton ihrer Locken an. Und als sie die dunkle Brille abnahm, funkelte ihre Iris wie ein Turmalin. Mausi häkelte Untersetzer, Lilo aber stürzte sich von einem Felsen kopfüber ins Meer. Und jetzt noch eine Bitte um Ihre Mithilfe in folgendem Fall. Am 12. November 2012 kam der 55-jährige Kfz-Meister Manfred Farken bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Dem derzeitigen Stand der Ermittlung zufolge wurden die Bremsen seines Wagens manipuliert. Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Geestend dringend Zeugen. Wer an jenem Abend in der Ortschaft Lindhorn bei Geestend an der Kreuzung Dorfstraße, Geestender Chaussee, den metallicblauen VW. Die restlichen Jahre der 70er ackerte Freddy im Akkord in der Kfz-Werkstatt seines Vaters. Hey, gib mir mal einen 12er Maul! Lilo an der Supermarktkasse. Mach dann 46,40 Mark bitte. Und Mausi als Labormaus in Geestend. Ich weiß ja nicht, was Sie unter einem Kolben verstehen, Fräulein Hinrichsen, aber ich meinte einen Erlenmeyer-Kolben. Ich war nach Hamburg gezogen, um zu studieren, und Willi lebte in den Tag hinein. Das Abi hatte er mit Ach und Krach geschafft. Für den Wehrdienst war er untauglich und zu einem Studium konnte er sich nicht aufraffen. Den Seidenhandschuh über der rechten kritzelte er in seine Notizbücher, das war alles, was er tat. Um Geld brauchte er nur seine inzwischen geschiedene Mutter zu fragen und weigerte sich die dann eben seinen Vater, der nach Hamburg gezogen war. An den Wochenenden trafen wir uns nach wie vor in Lindhorn, im alten Krug und dann hoch die Tassen. Scheiße, Leute, ey, jetzt lass uns mal einen drauf machen. Ich komme extra aus Hamburg und hier ist Tote Hose. Tja, man wird eben ruhiger und vernünftiger, ey. Und eines Tages, im Juni 1981, erwähnte Mausi mir gegenüber, Lilo habe sie unter die Linde gebeten. Aber behalt's noch für dich, Hansi, ja? Was denn? Was denn? Zum ersten Mal seit Jahren. Mensch, das finde ich aber schön, dass wir uns hier mal wieder alleine treffen. Setz dich. Setz dich. Ich habe uns 2 Pullen Bier mitgebracht. Wie in alten Zeiten. Ich bin schwanger, Mausi. Du bist was? Das ist ja toll. Gratuliere, meine Schöne. Seit wie? Ich meine, im... Ich will's aber nicht, du dämliche Pute. Ich hab keinen Bock, in diesem verfluchten Kaff zu versauern, ey. Freddy, der Arsch, der kommt einfach nicht aus dem Quark. Der Arsch, der. Ich lass es wegmachen. Fertig. Ich fahr nach Holland und lass es wegmachen, ey. Mensch, Lilo, nur mal ganz ruhig. Das wird doch alles gut. Wird ja alles gut. Wird doch alles gut. Nix wird gut. Der Scheißkerl denkt, ich mein's nicht ernst. Der denkt, es waren alles immer nur Hirngespinste. Aber ich mein's ernst mit Amerika. Verflucht noch mal. Ich hab keinen Bock, in diesem Kaff die Mutti zu machen, ey. Wenn ich Windeln schon von Weitem rieche, muss ich kotzen. Ich liebe Freddy, aber ich hab null Bock, seine Putze zu sein, ey. Ich hab null Bock, Untersetzer zu häkeln. Ab sofort hatte die Linde wieder Hochkonjunktur. Freddy aber, Harley hin, Briefkasten pinkeln her. Freddys Wunsch nach Vaterschaft und Doppelhaushälfte war wirklich sehnlichst und, ja, unerbittlich. Und wie haben Sie, Herr Farken, die Haltung Ihrer Zukünftigen empfunden? Naja, ich glaube, das ist doch nur menschlich, wenn ich... Ja, als Ablehnung, Hochmut, Verrat. Ja, so habe ich das empfunden. Im Oktober 81 dann die Hochzeit. Bilder jenes Tages plagen mein Gedächtnis seit Jahrzehnten. Die morgendliche Szene im Hausflur des Lupinskis, als Lilo die Treppe herabschwebt und Freddy zum ersten Mal ihr Brautkleid sieht. Ach du Scheiße, aua! Sein Trauzeuge hatte ihm den Ellbogen in die Rippen gerammt. Ich. Oh Gott, es gefällt dir nicht. Ich bring mich um. Es war wirklich hässlich, zumal über dem ausgeprägten Bauch. Viel später erst ahnte ich, dass ich Lilos Kleiderwahl höchstwahrscheinlich einem ähnlichen Affekt verdankte, wie dem 3 Monate zuvor, als sie sich mit einer Geflügelschere das prachtvolle Haar verstümmelt hatte. Sie wollte ihrem Bräutigam seine Braut verderben. Willst du Manfred Friedrich Faken, die hier anwesende Lieselotte Donata Slopinski, zur Frau nehmen und sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Und willst du Lieselotte Donata Slopinski, den hier anwesenden Manfred Friedrich... Ja. Dann die Fahrt zurück ins Dorf. Auf dem Rücksitz Lilo im 7. Monat, eingepfercht zwischen Freddy und Willi. Freddy schweigend, Willi mit Zylinder und Handschuh vollgedröhnt. Auf dem Beifahrersitz Mausi unentwegt plappernd, am Lenkrad ich, schweigend. Das allerletzte Mal, dass die gewaltigen 5 unter sich und beisammen waren. Aha, siehst wohl, nur ist sie doch vernünftig, wa? Warum hätte sie sich bloß die Haare absehen? Das ist ein wunderschönes Haar. Hexenhaar. Was ein Jammer. Es ist ein Kleid, als sie dir gräßig wird. Das ist ein Plastikbügel. Ja, ja, hast recht. 7. Monat? Oder was meinst du? Sieht ja fürchterlich gut. Ach, nee, was wird das für ein schöner Dern? Ins Dorf. Warte, Aal, vernünftig. Natürlich ließ es sich der Bürgermeister AD nicht nehmen, die Braut vom Bräutigam abzuklatschen. Boah, ist der widerliche, ey. Was kaute ihr denn da die ganze Zeit das Ohr ab? Dreck, sagt er. Hoffentlich rammt sie ihm nicht wieder das Knie ins Gemächt. Wenn sie das tut, dann zieh ich ihm wieder eine Buddel über die Rübe, das schwör ich dir, ey. Ja, das waren noch Zeiten. Sag mal, Alter, was hast du dir eigentlich schon so früh am Tag reingezogen, hä? Ich meine, nur mach mal ein bisschen halblang, sonst erlebst du nicht mal das Abendessen, okay? Ja, Onkel Hansi. Im Blick eine Mischung aus Verachtung und Größenwahn. Er wirkte nervös wie ein Rennpferd. Ich schob es auf sein Amt als Anführer der Brautentführung. Eigentlich hatte Lilo sich derlei traditionellen Jux kategorisch verbeten. Aber ausgerechnet der unkonventionelle Willi hatte darauf bestanden. Der stärkste vollgedröhn zum Tresen. Wisst ihr, wo Willi steckt? Eine Stunde später tauchten Freddys Vettern auf. Ich denke, das soll jetzt allmählich mal mit der Entführung losgehen, oder was? Ist schon 10 nach. Entführung ist gut. Ja eben, wen denn überhaupt? Wo Lilo ist, weiß nämlich auch keiner. Wisst ihr, wo die steckt? Keine Ahnung. Hatte ich wirklich nicht. Ich hatte sie zuletzt in der Umklammerung des Ex-Bürgermeisters gesehen. Wir gingen Freddy suchen und fanden ihn am Saaltresen, wo er einem Feuerwehrkollegen Dönches erzählte. Hey, Bräutigam! Wo ist deine Braut? Naja, ich hatte gehofft, da könntest du mir vielleicht einen Tipp geben. Warum muss ich jetzt allen Ernstes über die Dörfer? Versuch's mal ein Dorf weiter. Du meinst bei Kuddel? Nicht so laut, du Knallkopf. Ich will ja nicht als Denunziant dastehen. Ja, ich bin schon weg. Bis gleich, die Herrschaften. Der Held ist gefragt. Hansi, warum hast du... Ich wollte ihn erstmal aus dem Weg haben. Hier stimmt doch was nicht. Wo ist meine Tochter? Wo ist Lilo? Ich ha sehen, wie sie mit Egon ganz hätt und dann vor's nur guten ist. Ich blick's achterher und hab gefragt, ob sie denn wohl von ihr Egon Hochtit wegluppen wollen. Du hättest bloß fünsch sech, sie ha noch wat in ihr Auto vergeben. Und Willi Hoffmann ist auch weg, wa? Hätt doch wohl nix zu bedüden. Die Stimmung im Saal kippte. In der einen Ecke fing die Brautmutter an zu zetern. In der anderen verlangte Fietenfaken lautstark nach seinem Sohn. Überall verstreut tuschelten und raunten die Gäste in kleineren Gruppen. Schließlich kehrte Freddy zurück. Was ist hier eigentlich los, ey? Keine Ahnung, Freddy. Aber erstmal ruhig bleiben. Ich glaube, wir sollten die Polizei rufen. Mann, Freddy, ich hab's geahnt. Sie wollte schon vor 2 Monaten abhauen. Was? Und am Polterabend. Was quatschst du denn da? Doch, echt. Willi ist auch weg. Ich durfte es nicht sagen. Sie hat gesagt, ich darf es nicht weitersagen. Sie ist doch meine beste Freundin. Wo ist mein Bruder? Was habt ihr mit ihm gemacht? Melita, Willis kleine Schwester. Was hat sie mit ihm gemacht, die Polackenhexe? Inzwischen 20 Jahre alt und längst genauso drogensüchtig wie ihr Bruder. Freddy. Hör mal, Alter, wir sollten die Polizei rufen. Los, komm, wir gehen rüber und rufen die Polizei an. Komm, Alter, jetzt! Das war die grässlichste Nacht meines Lebens. Ich hab so auf sie eingeredet, Habt ihr das Eheleben in den schönsten Farben ausgemalt? Während Mausi unentwegt plapperte. Wie schön das doch wäre, wenn wir alle zusammen wir in der guten Stube von Freddys Eltern. Amerika, ich meine, das sind doch alles Hirngespinste. Und tranken. Wir sind doch keine 17 mehr. Wir können doch später, kann man da doch immer noch mal hinfahren, Mausi, oder? Jetzt lass doch mal gut sein. Und wie oft sind wir in den letzten Monaten unter die Linde gegangen? Und wie oft habe ich sie bekniet, dass sie nicht nach Holland fahren soll? Ihr habt ihn umgebracht, ihr Schweine! Ihr habt ihn immer gehasst. Sie hat ihn erschossen. Die Polizei hat angerufen. Sie hat ihn erschossen. Die verfluchte Hexe. Ich bringe euch um. Ich bringe euch um. Ganz ruhig. Halt sie fest. Sie hatten Willis roten BMW unter der Autobahnbrücke bei Waltershof entdeckt. Er selbst saß an die Frontstoßstange gelehnt im Gras. Genickschuss. Ein Notarzt verpasste Melita eine Beruhigungsspritze und ließ sie ins Krankenhaus nach Geestend einliefern. Von Lilo keine Spur. Wir warteten bis in die Morgenstunden. Gott sei Dank, meine Tochter lebt. Gott sei Dank, Boże Święty, dziękuję Ci. Übermüdet hatte Lilo kurz vor Erreichen des Hafens von Marseille einen Auffahrunfall verursacht. Verletzt wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Dort verlor sie ihr Kind. Aufgrund der Interpol-Fahndung wurde sie in die BRD ausgeliefert. Bei dem Fahrzeug, in dem sie unterwegs war, handelte es sich um den 280 SE des Ex-Bürgermeisters. Alle hatten ihn in der Werkstatt der Farkens vermutet, wo er zur Inspektion war. Wie üblich hatte der Schlüssel im Zündschloss gesteckt. Lilo hatte einen dicken Koffer bei sich und all ihr Erspartes. Nach § 112 Absatz 2 StPO wird Untersuchungshaft angeordnet. Richtig brenzlig wurde es für sie, als 5 Tage später Freddys Revolver von spielenden Kindern gefunden wurde. An einer Böschung 2 Kilometer vom roten BMW entfernt. Mit ihren Fingerabdrücken darauf. Eine der 8 Patronen abgefeuert. Die Boulevardpresse stellte Lilo unisono als skrupellos freiheitsliebende Hexenbraut dar. Im idyllischen Dörfchen Lindhorn ist man sich einig. Die 24-jährige Lieselotte S. hat den besten Freund des Bräutigams erschossen, als er sie am Eheverrat zu hindern suchte. Dazu Bauersfrau Else S. Hex. In Hexenbraut, das ist sie. Riech die doch nicht auf. Hat der Sohn aus gutem Hause die Tochter einer polnischen Immigrantin an ihrer Flucht vor der Ehe gehindert. Das kostete ihn sein junges Leben. Bürgermeister AD Egon K. Ich sag nur Flitche. Hexenbrutwitz. Die Menschen hier sind sich einig, ob jung, ob alt. Schon von Jugend an habe die Hexenbraut mit den Männern des Dorfes nach Belieben gespielt. Lange Hornkotteracke und Jümmers mit Moorsmackel, da die Kehl Stil oben kriegt. Ob Sümtein oder Sümtig. Was Jümmers? Natürlich hat das Gericht nicht über ihre Reputation im Dorf zu befinden, Frau Slupinski. Andererseits sprechen auch die Indizien eindeutig gegen sie. Aber ich schwöre, er hat sich eigenhändig ins Genick geschossen. Ich war dabei. Er war total high und wollte mit mir durchbrennen. Und weil ich nicht wollte, hat er aus Wut den Verdacht auf mich gelenkt. Das ist doch alles ganz klar. Warum glaubt mir denn keiner, verdammt nochmal? Hansi! Mausi! Das gibt's doch nicht. Ihr könnt doch jetzt nicht einmal die Fresse halten. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich weiß es nicht. Aber meint ihr nicht, dass sie die Wahrheit sagt? So vollgedröhnt, wie Willi in den letzten Jahren immer rumlief? Dass sie sie gerne mochte, das sah doch ein Blinder. Und das hat sie mir auch ganz oft erzählt. Ja, gut, aber Willi war nun mal ein Weichei. Ja, tut mir leid, aber so war es doch. Nie und nimmer hätte der die Eier gehabt, sich eine Kugel in die Rübe zu ballern. Na, ich weiß nicht. Das hat doch sogar die gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigt, dass er bis unter die Hutschnur mit Drogen vollgepumpt war. Weißt du doch selber, wie zugedröhnt er schon am Morgen eurer Hochzeit war. Und überhaupt, was willst du damit eigentlich sagen, dass du Lilo eine solche Tat zutrauen Eine solche Tat? Eine solche Tat? Komm, soll ich dir mal was sagen? Die war schon immer knallhart. Die ist härter als wir alle zusammen, das sag ich dir. Die hat mich nach Strich und Faden verarscht, oder? Du willst nicht mit nach Amerika, Freddy? Na gut, dann eben nicht. Zieh ich's eben alleine durch. Du hältst mich nicht auf. Mein Sohn hat die auch auf dem Gewissen. Jetzt mach mal halblang, Freddy. Echt, Freddy, du kannst doch nicht... Ach komm, halt du doch die Klappe, du Verräterin. Brühwarm hast du sie verraten und verkauft in deiner Aussage. Hast dem Richter schön alles erzählt, was sie dir erzählt hat. Wie oft sie schon vorher abhauen wollte. Mir gegenüber hast du wochenlang die Fresse gehalten, aber vor Gericht machst du dir schön in den Schlüpper. Freddy, es reicht. Aber musste ich doch. Sollte ich vielleicht mein Eid begehen? Vor Gericht muss man die Wahrheit sagen. Verpiss dich, Mausi, ey. Hast du sie vielleicht verteidigt vor Gericht? Du hast dich doch auch immer nur als Opfer hingestellt. Ja, na und? Bin ich das vielleicht nicht? Nach Strich und Faden hat die mich verarscht. Und überhaupt, glaubst du, ich weiß nicht, dass du selber hinter ihr her warst? Was? Ja. Ach, ich hab die Schnauze voll von euch. Von euch allen. Und von Lilo erst recht. Mit der bin ich durch. Egon hatte recht, sie ist nichts als eine eiskalte Polackennutte. Dann soll sie im Knast verrecken. Auch ich begann mich zu fragen. Dieses fremde Mädchen, das wie aus dem Nichts in unserem Dorf auftauchte und alle verhexte, ob jung, ob alt, hat es nicht immer auf alle herabgeblickt? Ach, ihr Spießer, geht richtig arbeiten. Ich hab das nicht nötig. Ich will nach Amerika. Ach, wie drollig. Ihr seid alle in mich verknallt? Was schert mich das? Ich bin die wilde, schöne Lilo. Und ich mache, was ich will. Der Prozess dauerte 11 Monate. Als erwiesen, dass Fräulein Lieselotte Donatas-Lopinski aus Heimtücke und unter Ausnutzung der Arglosigkeit des Opfers handelte, deshalb ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Wegen Mordes in besonders schwerem Fall wird die Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Sitzung ist geschlossen. Während Lilo im Hamburger Frauengefängnis Hannover Sand einsaß, ließ Freddy die Ehe annullieren. Er übernahm die Werkstatt seines Vaters, heiratete 1985 neu und bekam 3 Kinder. Mausi und ich, das war ohnehin immer nur eine Verlegenheitslösung gewesen. Ein blasser Abklatsch des Traumpaars. Schon 1983 hatte sie sich in einen Gartenmöbelvertreter verliebt, der gut tanzen konnte, und war ihm nach Süddeutschland gefolgt, während ich endgültig nach Hamburg zog und mein Leben systematisch verpfuschte. Mann, Mann, Mann. Tja, Freddy heiratet wieder und ich sitze im Knast. Mauer in Berlin fällt, ich sitze im Knast. Zwillingstürme in New York fallen und ich sitze im Knast. Bis Anfang 2002 saß ich im Knast. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen überhaupt? 19 Jahre? 19 gottverdammte Jahre. Tja, Leute, die gewaltigen 5. Glaubt ihr, mich hätte auch nur einer der übrig gebliebenen gewaltigen 3 mal in der U-Haft besucht? Erst im Gerichtssaal sah ich meine Freunde wieder. Und nicht einer stand mir bei, aber nicht einer. Nicht einer? Nee. Freddy tot, Mausi tot, Willi schon lange tot. Nur noch wir zwei, Lilo und ich. Ich habe Angst. Todesangst. All den ganzen Scheiß habe ich ertragen. Polterabend, Kränze flechten mit all den bescheuerten Bauernweibern, Geschenke für den Haushalt, all dieser ganze verdammte Bullshit. Freddy zuliebe habe ich den ekligen Alien nicht aus meinem Unterleib schaben lassen. Hat sie mich erkannt? Oder ist sie nur zufällig in diese meine anonyme Alkoholikergruppe geraten? Ich hätte einen Junggesellenabschied nötig gehabt, nicht Freddy. Ja, der wollte das doch gar nicht anders. Denk noch, ich überstehe den Hochzeitstag nicht, oh. Aber ich bin geblieben. Bis Egon, diese Drecksau, mich zum 2. Mal in meinem Leben abklatschte. Siehste, geht doch. Nach und nach werden ihm alle vernünftig. Egon, okay? Der hat mir den Rest gegeben. Der Bürgermeister AD. Steht dir gut, die Frisur, hä? Mir steht übrigens was anderes gut. Ach. Jo, hätte mir als Bürgermeister die erste lachen. Weißt du, hast du in der Schule aufgepasst? Jus prime noctis. Zum Ausgleich schuldet Freddy mir eigentlich den Groschen. Also, Groschen muss ihm dein Pollackenhäutchen doch wert sein. Ja, nun mal nicht verkrampfen, Fräulein. Ist doch der schönste Tag im Leben einer Frau. Ich musste mich tatsächlich wahnsinnig zusammennehmen. Aber mein Koffer und mein Spargroschen standen ja noch vom letzten Fluchtversuch bereit. Deshalb habe ich es geschafft, mich zusammenzureißen. Du bist mir am schönsten Tag deines Lebens wieder das Knie in die Eier. Und dann fiel mir ein, dass der 280 SE von dem Drecksack in Freddys Werkstatt stand. Zwar lief mir dann noch die alte Nebelkrähe über den Weg. Nu, wo du denn hin? Das ist doch die Hochzeit. Aber die hielt mich nicht mehr auf. Ich habe was im Auto vergessen. Wer mich aufhielt, war Willi. Ich war schon fast auf der Autobahn, da sah ich im Rückspiegel plötzlich seinen roten BMW. Lichthupe und so, irgendwie wie blöd. Ema, was soll ich da machen? Mich hier jetzt auf eine Wettfahrt einlassen oder was? Oder? Was will er denn jetzt? So voll gedröhnt, wie der seit morgens war, da hatte ich Schiss, dass er einen Unfall baut und mich mit ins Unglück reißt. Dass der überhaupt nur Auto fahren kann? Fuhr ich eben rechts ran. Was so eine Scheiße. Was soll das denn? Was willst du? Lilo. Brenn mit mir durch. Ich liebe dich, das weißt du, seit Jahren schon, immer. Ich stand total unter Strom. Augen wie ein Kobold, mag ich. Ich hab dich von Anfang an geliebt. Seit ich dich das erste Mal mit deiner Mutter im Nachbargarten gesehen habe, da war ich 11, Lilo, 11. Ach, Willi. Willi, pass mal auf. Wir passen doch viel besser zusammen. Das kannst du nicht leugnen. Freddy sieht gut aus. Immer einen flotten Spruch auf den Lippen und so, okay. Aber ich verstehe dich. Verstehst du? Willi, bitte. Wer war es denn, der Egon die Buddel über die Rübe gezogen hat? Ich war das, nicht Freddy. Hey, Freddy liebt dich nicht, wie du ihn liebst. Freddy liebt dich nicht so wie ich. So, jetzt langt's, Willi. Schluss mit dem Affentheater. Ich fahr jetzt zurück. Wir fahren jetzt beide zurück. Du hast die Braut entführt, wir sind alle zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, okay? In dem Moment zog er Freddys Revolver. Was? Ja, er. Der Richter meinte, es wäre viel plausibler, dass ich die Knarre geklaut hätte. Von wegen, weil ich ja aus- und einging bei Freddy. Als ob Willi nicht auch aus- und einging bei Freddy. Ich meine, als ob die gewaltigen fünf nicht bei jedem Einzelnen aus- und einging. Was soll das denn, ey? Bist du vollkommen irre geworden? Wenn du nicht mit mir kommst, schieße ich mir eine Kugel in den Kopf. Er präsentierte sie auf der Handfläche, hielt sie mir quasi hin. Ich brauchte nur zuzugreifen. Aber das wollte er ja nur. Und nahm sie mir ganz schnell wieder weg. Blitzschnell. Jetzt sind deine Fingerabdrücke drauf. Ich dachte nur, Scheiße. Der hat seinen beknackten Handschuh an und jetzt sind meine Fingerabdrücke drauf. Total bescheuert. Aber das zeigt ja nur, unter welchem Stress ich stand. Idiot, hätte ich sagen sollen, wenn du dir tatsächlich eine Kugel in die Rübe schießt, nehme ich die Knarre und wisch meine Fingerabdrücke einfach ab, du Vollkoffer, du Idiot. So, aber ging er mir plötzlich wahnsinnig auf die Nerven. Alles ging mir plötzlich wahnsinnig auf die Nerven. Und so sagte ich bloß... Mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Drehte mich um, machte 2-3 Schritte zu meinem Auto und da... Puff! Scheiße! Ohne nachzudenken, habe ich die Knarre an mich genommen und bin mit dem 280er losgeprescht. Und dann, keine 2 Kilometer weiter, kommt mir ein Bullenwagen entgegen. Ja, in Panik schmeiße ich die Knarre aus dem Fenster, so weit wie es nur geht. Puh, schwerer Fehler. Kostete mich 19 der besten Jahre meines Lebens. Ich habe ja wirklich gedacht, scheißegal, ey, erstmal weit weg, ey. Irgendwo steigst du auf den ersten Dampfer, der über einen großen Teich fährt oder so. Aber jedenfalls habe ich die ganze Fahrt über gedacht, hätte ich doch bloß meine Fingerabdrücke abgewischt. Mein andererseits habe ich auch gehofft, dass die Knarre nie gefunden wird. Und vor allem habe ich gedacht, wenn's ganz dick kommt, da habe ich ja noch meine Freunde. Die lassen mich bestimmt nicht hängen. Meine Freunde. Tja. Naja. Junge. Mann. Mausi ist Geschichte, Freddy ist Geschichte. Und jetzt habe ich auch den letzten Verräter gefunden. Jetzt hör mir mal zu, Lilo. Willst du wissen, wer die wahre Verräterin ist? Melita. Na, das muss gefeiert werden, oder was meint ihr? Melita hat... Prost, Leute! Moment mal, das Hansi, ist durch die kleine Schwester, die ist die Ratte. In dem Raum wird nicht getrunken. Ein geiles Zeug, Affentittengeil, ne? Hör doch mal zu! Kein Schluck auf unser Wiedersehen? Liebe, na dann nicht. Melita war's. Die ist vor 4 Jahren an Leberzirrhose krepiert und vorher hat sie mir... Lilo, wenn ich das alles schon damals gewusst hätte, ich wäre sofort zur Staatsanwaltschaft, das kannst du mir glauben! Es war im Jahr 2012 gewesen, im selben Jahr, als Freddy starb. Wenige Wochen nach seinem Tod erhielt ich ein Postpäckchen von Melita Hoffmann. Inhalt: 4 von diesen rot-schwarzen Kladden, die in den 70er Jahren Mode waren. Randvoll mit Willis Notizen und Tagebucheintragungen. Hallo Hansi. Anbei ein Brief. Du wunderst dich sicher, von mir zu hören. Und das nach so langer Zeit. Ich fand dich immer am nettesten von den gewaltigen 5, bei denen ich damals so gern die 6. gewesen wäre. Ich werde bald sterben. Leberkrebs. Im Endstadium. Ja, plötzlich bange ich um mein Seelenheil. Hier, liest du das? Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass die Hexenbraut dadurch erheblich entlastet wird. Alles Gute, Melita Hoffmann. Und ich las weiter. 25. Juli 1981. Komisch. Aber ihre Schwangerschaft bestärkt nur meine Liebe zu ihr. Als ob es einer Prüfung bedurft hätte. Ja, mir ist es scheißegal, dass es Freddys Kind ist. 21. August 1981. Mein Entschluss steht fest. Ich werde sie entführen. Ich spür's ganz tief in mir, dass wir zusammengehören. Freddy ist okay, aber nichts als ein dumpfer Kleinbürger. Was sie braucht, ist ein Mann mit Seele. Ein Dichter. Ich jedenfalls werde sie nach Amerika begleiten. 30. September 1981. 3 Wochen noch. Brautentführung. Die werden Augen machen, all die Lindhorner Spießer, dass sie tatsächlich entführt wurde. Mein Plan steht. Ich weiß genau, wann und wo die Schiffe über den großen Teich ablegen. Tickets buche ich aber keine. Denn falls sie nicht mitmacht, darf nichts auf diesen meinen Plan hindeuten. Mein Leben ist nichts ohne sie. Und auch sie soll keins haben ohne mich. Mir aber bliebe dann immerhin noch meine Rache. Und jetzt zu einem Fall in Hamburg. Bei einem Raubüberfall in einem Parkhaus im Norden der Stadt wurde kürzlich ein 58-Jähriger tödlich verletzt. Es handelt sich um den Langzeitarbeitslosen Hans-Georg H. Wer Angaben zum Tathergang machen kann, melde sich bitte bei der Kriminalpolizei Hamburg. Die Hexenbraut. Hörspiel von Frank Schulz. Die Rollen und ihre Darsteller: Hansi, Henning Nören. Lilo, Marion Breckwoldt und Lisa Hirdiner. Freddy, Hannes Hellmann und Jonas Ney. Mausi, Birte Schnöig. Willi, Mirko Kreibich. Und als Erzähler: Bernhard Schütz. In weiteren Rollen: Dominika Berger, Wilfried Zialas, Lisa Hagmeister, Ursula Hinrichs, Erki Hopf, Oskar Ketelhut, Harald Mark, Katharina Naumoff, Rolf Petersen, Jens Rachhut, Jan-Georg Schütte, Felix Sprung, Uta Stammer, Jürgen Uter und Jasper Vogt. Technische Realisation: Christian Alpen und Sabine Kaufmann. Regieassistenz: Christine Wegerle. Regie: Wolfgang Sesko. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2017.